Briefwechsel zwischen Schiller und Humboldt, 18, Tegel, den 11. September 1795. Ihre beiden letzten Briefe, teurer Freund, so liebevoll sie auch für mich waren, schienen mir in einer missmutigen Stimmung geschrieben, und es hat mir innig wehgetan, daß sie in ihrem Innern ruhigen und frohen Dasein doch so manchmal gestört werden müssen. Möchte ich nur erst wieder bei Ihnen sein, mein liebster Freund, mündlich und gesellschaftlich macht sich so vieles leicht ab, das allein einem schwer und verdrießlich aufliegt. Ich rechne noch immer den 1. Oktober von hier abzugehen und rechne es jetzt fast gewisser als vor einigen Wochen, obgleich ich Ihnen nicht von meinen Besorgnissen schreiben mochte. Ihre Briefe sind mir eine große Erquickung gewesen und sind es noch jedes Mal. Sie haben mit den kleinen Aufträgen, die Sie enthielten, und Ihren Gedichten den größten Teil meiner sparsamen Muße ausgefüllt. Die Würde der Frauen hat einen sehr schönen Eindruck auf uns beide gemacht. Mir war es ein in der Tat unbeschreibliches Gefühl, Dinge, über die ich so oft gedacht habe, die vielleicht noch mehr als sie bemerkt haben, mit mir und meinem ganzen Wesen verwebt sind, in einer so schönen und angemessenen Diktion ausgeprägt zu finden. Was man so denkt und prosaisch hinschreibt, ist doch nur so ein Hin- und Herschwatzen, etwas so Totes und Kraftloses, vorzüglich etwas so Unbestimmtes und Ungeschlossenes. Vollendung, Leben, eigene Organisation erhält es nur in dem Munde des Dichters, und dies habe ich lange nicht so sehr als hier gefühlt. Die Zeichnung jedes der beiden Charaktere ist ihnen gleich gut als die Entgegenstellung beider gelungen. Dasselbe Maß ist äußerst glücklich gewählt, und es wird nur sehr wenig Gedichte geben, die so sicher rechnen können, ihre Wirkung so voll als dieses zu tun. Meine Frau meint, ob es nicht vielleicht gut gewesen wäre, wenn sie den Anfang Ehret die Frauen noch einmal am Schlusse zurückgebracht hätten. An einen philosophischen Egoisten ist von einer sehr eigenen und hohen Schönheit. Die Beschreibung der Mutter und des Säuglings ist überaus zart und lieblich, und die Wendung des Ganzen schön und überraschend. Unter den übrigen hat mir Weisheit und Klugheit und Odysseus am meisten gefallen. In dem Odysseus liegt ein großer und tiefer Sinn. Die Ritter sind ja recht fromm geworden und machen niedliche bunte Reihe gegen das Ende des Almanachs hin mit den Epigrammen. Diese habe ich empfangen, und sie haben mich aufs Neue sehr gefreut. Sie zeichnen den goetheschen Charakter sehr in seinen wesentlichen und gefälligsten Zügen. So viel für heute, liebster Freund. H.